Kannst du mich mir ein bisschen lauter machen? Wow! Auf geht's, Fahrt und zieh dich an. Jeden Tag derselbe Scheiß. Viel zu spät bist du zu Haus. Du denkst nach und schreist. Ich will ja raus. Wow! Leben, als wär's heut dein letzter Tag. Leben, als wär's heut das letzte Mal. Leben, als könnt ihr heut keiner was. Leben und hab nur einen Moment für dich. Spaß so richtig. So richtig! So richtig! So richtig Spaß! Wow, wow. Du kommst nach Haus, es war ein harter Tag. Wurdest du angemotzt? Keiner, der dich mag. Du schaltest den Fernseher an und legst dich in deine Scherben. Doch die Nachrichten, sie zeigen nur Tod und Verderben. Leben, als wär's heut dein letzter Tag. Leben, als wär's heut das letzte Mal. Leben, als könnt ihr heut keiner was. Leben, und hab nur ein so richtig Spaß, so richtig. So richtig.